Ja, herzlich willkommen auch von mir und danke für die nette Einladung. Mein Name ist Stefan Gerbing. Ich komme aus einer kleinen Politgruppe mit einem ganz unromantischen Namen, Naturfreunde Jugend Berlin. Ich erkläre jetzt nicht, was der soll und wo der herkommt, sondern werde über, oder dazu, wozu ich angefragt worden bin, einen Vortrag über Normativitäten in Liebesbeziehungen halten. Genau, das ist am Valentinstag natürlich herzlich ironisch, deswegen konnte ich mir so ein paar Blumenmetaphern auch nicht ganz verkneifen. Genau, worum soll es gehen? Ich habe mir Folgendes überlegt, mein Vortrag wird aus zwei Blöcken bestehen. Ich fange vielleicht mal hinten an, damit man so ein bisschen sieht, worauf das hinauslaufen soll. Also gewissermaßen, Moment, ein bisschen auf meinem eigenen Rechner orientieren, sozusagen die Blüten, die Diskurse über Liebe und Sexualität in der Linken so treiben. Ich habe dazu verschiedene Texte, überwiegend aus so verschiedenen Antifa-Zeitschriften, postautonomen Publikationen analysiert und würde da versuchen zu rekonstruieren, welche normativen Anforderungen an Liebesbeziehungen da gestellt werden, welche Grenzziehungen vorgenommen werden zu anderen Beziehungen, und überhaupt, was da für Beziehungskonzepte diskutiert werden. Ich habe mich da vor allen Dingen auf einen Diskussionsstrang konzentriert, und zwar die Diskussion über Polyamorie bzw. nicht monogame Beziehungen, also konsensuale nicht monogame Beziehungen, weil mir scheint, dass das ein derzeit relativ verbreitetes Thema in der Szene ist und mir scheint, dass das eine Diskussion ist, die Beziehungsdiskurse sowohl von Leuten, die das praktizieren, aber auch Leuten, die das nicht praktizieren, ziemlich stark prägt. Bevor ich dazu komme, würde ich aber mit einer historischen Rekonstruktion beginnen. Ich habe mir da auch drei Stränge rausgesucht. Das erste ist Romantik und Emanzipation. Da würde ich versuchen, kurz die Idee der romantischen Liebe und ihren Stellenwert für den bürgerlichen Feminismus des 19. und des 20. Jahrhunderts nachzuvollziehen. Danach würde ich in dem Stichwort Natur oder Ableitung einen kurzen Blick in die fiktive Marx-Engels-Gesamtausgabe werfen. Und da geht es mir vor allen Dingen um die Punkte, wie bei Marx sozusagen, also bei Marx und Engels kapitalistische Ökonomie mit Ehe und Familie verknüpft wird. Und eine andere Frage, gibt es da irgendwie ein bestimmtes Beziehungsideal, was bei Marx, was denen da vorschwebt. Und als letztes, unter dem Stichwort sexuelle Revolution, 1920 bis 1970 würde ich versuchen, die Auswirkungen der sexuellen Revolution seit den 1920er Jahren nachzuvollziehen und würde... Ich hatte es befürchtet. Würde mich da auf Liebe als Gefahr und Sex als Befreiung konzentrieren. Liebe als Gefahr, da wird es vor allem um Alexander Kollontai gehen, eine Bolschewistin und Sexualrevolutionärin. Und bei Sex als Befreiung im Prinzip die Rezeption von Freud in der politischen Linken und sozusagen die 68er. Sieht man jetzt schon, das ist ein relativ, großer Ritt, den ich mir da vorgenommen habe. Deswegen werde ich natürlich auch relativ viel auslassen und mich sozusagen auf versuchen, auf ein paar zentrale Argumente zu beschränken. Warum habe ich diese Rekonstruktion erstmal vor? Die dahinterliegende These ist natürlich, dass diese ganzen Debatten über Beziehungsmodelle heute unter anderem eben durch diese Stränge geprägt sind und dass aber die Machteffekte von diesen Diskussionen sich natürlich dadurch wandeln, dass es einen gesellschaftlichen Wandel seitdem gibt. Das klingt jetzt erstmal noch relativ abstrakt. Ich versuche es dann nachher möglichst konkret zu machen und auch ein paar Ansätze für eine Diskussion dann hinterher zu liefern. Kommen wir zum ersten Teil, Romantik und Emanzipation. Die Verknüpfung von dem, was wir heute unter Liebe verstehen, ist historisch was relativ Junges, also diese Verknüpfung von einer bestimmten Form von Emotionalität mit einer Form von Liebesbeziehungen und Praktiken und einer bestimmten Form von Sexualität. Also diese Vorstellung, dass man also mit Menschen eine Beziehung oder eben damals eine Ehe eingeht, weil man sie in einem heutigen Sinne liebt, ist relativ jung, also im 19. Jahrhundert wäre das wahrscheinlich den meisten Angehörigen des Bürgertums noch relativ erstaunlich vorgekommen, also dass man sowas macht. Affektivität gab es natürlich, auch in Ehen und in Liebesbeziehungen. Also, aber die war nicht der Anlass, so eine Ehe zu schließen. Also sie konnte da drin entstehen, war aber weder Anlass noch sozusagen Voraussetzung für eine Eheschließung. Die sogenannte Konvenienzehe, also Heirat nach sozialem Stand und eben nicht nach Zuneigung, ist damals der Regelfall. Und was heute gerne vergessen wird, ist es auch eigentlich in vielen Gegenden in Deutschland eigentlich bis in die 50er, 60er Jahre auch nicht unbedingt gewesen. Deswegen also nochmal der Versuch sozusagen nachzuvollziehen, wie die Idee von einer romantischen Liebe, die ein wichtiger Strang ist, überhaupt in die Welt kommt. Das galt, wie gesagt, für die Bürgerlichen und für Adlige sowieso. Auch bei Leibeigenen beispielsweise, weil die nicht frei waren, musste der Gutsherr einer Eheschließung zustimmen etc. Also hier fehlten überhaupt erstmal die gesellschaftlichen Voraussetzungen für sowas wie so eine romantische Liebesbeziehung, wie sie heute im Prinzip das normative, sozusagen hegemoniale Norm ist. Das heißt also, es hat sicher auch in dieser Zeit sozusagen Emotionalität, Sexualität und so weiter gehabt, aber eben nicht in dieser Form von der Verknüpfung von Liebe und Liebesbeziehung. Und es ist eigentlich eine bürgerliche, aufstrebende Elite, die eigentlich mit einem emanzipatorischen Gestus diese Verbindung von Liebe und Liebesbeziehung hervorbringt und damit Geschlechterverhältnisse in dieser Zeit ziemlich durcheinander bringt. Das emanzipatorische Ideal oder das emanzipatorische Potenzial in der Zeit besteht eigentlich damals darin, dass sie so eine Vorstellung von Individualität und Entscheidungsfreiheit in persönlichen Nahbeziehungen verankert. In der Frühromantik, das kommt jetzt sicher einigen ein bisschen bekannter vor, wird das literarisch vorbereitet. Also hier Verweis auf ein Stück von Goethe. Da ist ein ganz typischer Konflikt im Prinzip. Der romantische Held steht zwischen zwei Frauen, die er liebt, und gerät dadurch in den Konflikt. Hier ein Stück von 1976 von Goethe, von 1776. Also zu sehen, der Held Fernando steht zwischen zwei Frauen. Der Plot geht ungefähr so: Fernando verlässt Frau und Kind, beginnt eine neue Beziehung, begegnet seiner Frau dann später wieder, ist er nach wie vor leidenschaftlich verbunden und ist dann zwischen diesen beiden Frauen hin und her gerissen. Und Goethe löst es dann 1776 auf mit einer Ménage à trois. Und das ist dann auch quasi das Ende von dem Stück. Jede soll ihn haben, ohne der anderen was zu rauben. Und rief sie an seinem Halse zu seinen Füßen: Wir sind dein. Sie fassten seine Hände, hingen an ihm, und Gott im Himmel freute sich der Liebe, und sein heiliger Statthalter sprach seinen Segen dazu. Und ihr Glück und ihre Liebe fasste selig eine Wohnung, ein Bett und ein Grab. Klingt super gruselig. Das Interessante ist gar nicht unbedingt diese Beziehung zu dritt, sondern eine Wohnung, ein Bett, ein Grab. Das sind eben bisher eigentlich die zentralen Attribute der Ehe. Also da ist auf einmal Liebe und Leidenschaft in die Ehe integriert. Also die Liebe sprengt hier die Grenzen der gesellschaftlichen Konvention, also der Konvenienzehe, und wird eben mit der Wohnung, ein Bett, ein Grab, in einer Liebesbeziehung mit emotionaler, leidenschaftlicher Bezogenheit aufeinander integriert. Falls sich jetzt jemand wundert, weil er das Stück kennt, in der späteren Fassung wird es umgeschrieben, aufgrund der Zensur, sondern es endet dann als Tragödie und die Leute sterben halt, statt eben diese drei Sachen, Wohnung, Bett, Grab, zu teilen. Es gibt Dutzende von diesen Texten, ein paar kennt man wahrscheinlich auch, wobei die interessanten man eigentlich eher nicht im Schulunterricht hat. Es gibt beispielsweise einen sehr spannenden Text von Friedrich Schlegel, hier mit seiner WG zu sehen, ganz außen, der eben die zeitgenössische Ehe kritisiert, indem er sagt: Häufig lebten die Eheleute nebeneinander weg, Zitat, im, Zitat, Verhältnis der Wechselverachtung. Der wahre Ehebund bedarf keiner Eheschließung. Das heißt also, er verwendet Ehe und Liebe auf einmal synonym, und das ist tatsächlich was Neues. Weitere zentrale Botschaft, also das, was bis vorher getrennt war, das soll nun vereinigt werden, und Ehe soll auf einmal eben geistig-seelische Zugeneigtheit, sexuell-sinnliche, freundschaftlich-kameradschaftlich und all diese Gefühle auf einmal in einer Beziehung vereinigen und eine Lebensgemeinschaft stiften. und die nicht nur stiften, sondern auch dauerhaft tragen. Das ist auch noch ein weiterer Punkt. Diese ganzen Typen wie Goethe und so, die kennt man in der Regel. Man muss aber auch sagen, dass ganz viele von bürgerliche Frauen in einer bestimmten emanzipatorischen Weise versuchen, sich dieses Konzept anzueignen und das durchaus auch politisch begründen. Die Freundin von Schlegel, Dorothea Veit, kennen vielleicht ein paar, die ließ sich von ihrem Mann scheiden, um eben mit Schlegel dann in wilder Ehe, also die haben dann nicht geheiratet, ganz bewusst nicht geheiratet, zusammenzuleben. Es gibt in der Zeit eine ganze Reihe, vor allem hochgebildeter bürgerlicher Frauen, die werden auch abschätzig Göttinger Universitätsmamsellen genannt, weil das Töchter von Göttinger Professoren waren, die versucht haben, diese Liebesehe zu leben. Metaphorkel Liebeskind ist zum Beispiel, lustiger Name in dem Zusammenhang, eine ganz spannende Figur. Die war durchaus die war Jakobinerin, also politisch durchaus radikal, hing demokratischen Idealen und eben dem damals aufkommenden Individualismus an, verlässt 1782 ihren Ehemann nach einem Jahr Heirat, was damals ungewöhnlich war, um es gelinde zu sagen, hat dann alle möglichen Liebhaber gehabt, hat als Eheflüchtige bis zur Scheidung, die 10 Jahre gedauert hat, also so lange war das dann, diesen eben ewigen Ehebund zu verlassen, bei allen möglichen Liebhabern, bei Freundinnen und so weiter gelebt. Also nochmal kurz, also diesen Anspruch verwenden bürgerliche Frauen in der Zeit, um als unbefriedigend empfundene Beziehung verlassen zu können. In bürgerlichen Ehen oder in bürgerlichen Beziehungen der Zeit ist es eine Form von Egalisierung der Geschlechterverhältnisse in der Zeit, weil es auf einmal einen gegenseitigen Anspruch gibt. Also auf Liebe, aber auch sozusagen auf Zuneigung etc. Findet aber natürlich in der Zeit eine Grenze an ökonomischen Zwängen, ist auch klar. Also diese Frauen, von denen ich geredet habe, die Göttinger Universitätsmamsellen in Anführungsstrichen, waren natürlich von unabhängigem Erwerb ausgeschlossen. Also die Meta Forkel, die hat Übersetzungsarbeiten geleistet, aber es gab sonst keinen regulären Zugang zur Universität oder Frauenberufen. So viel vielleicht ganz kurz zur Entstehung der romantischen Liebe überhaupt, die, wie gesagt, wie ich glaube, sozusagen mittlerweile ein hegemoniales, eine hegemoniale Vorstellung von Liebe und Liebesbeziehungen ist. Historizität oder Ableitung. Anders als die bürgerliche Frauenbewegung hat die Arbeiterbewegung eigentlich bis 1864 nicht den Zugang zur Erwerbsarbeit für Frauen gefordert, sondern den Ausschluss von Frauen von Erwerbsarbeit, unter anderem auch mit dem Argument, dass Erwerbsarbeit von Frauen die Familien zerstören würde. Also während für bürgerliche Frauen gerade dieses Ausgeschlossensein von einer unabhängigen Erwerbsquelle und damit auch ein Ausschluss eigentlich von der Möglichkeit, dieses neue romantische Liebesideal leben zu können, ein Antrieb ist für die Forderung nach Zugang zur Erwerbsarbeit, ist es bei der Arbeiterbewegung anders. Und auch die Theoretiker, also wie Marx, sind eigentlich, was Fragen von Liebe, Beziehung, Sexualität angeht, extrem konservativ. Also Marx fordert noch bis 1864 das Verbot oder die Reform des preußischen Scheidungsrechts. Er sagt, von Marx gibt es auch ein Bild, aber den kennt er natürlich auch. Aber hier sieht man schön kann man sich ganz gut die patriarchale Geste vorstellen. Er argumentiert, dass ja niemand gezwungen wird, in die Ehe einzutreten. Wenn man aber in die Ehe eintritt, sagt Marx, da muss man sich auch der Ehe unterwerfen. Also genau zu dem Zeitpunkt eigentlich eher genau das Gegenteil von diesem bürgerlichen, romantischen Liebesideal. Trotzdem gibt es natürlich ein paar ganz bemerkenswerte Gedanken, die sozusagen Marx und Engels beisteuern. Zum Beispiel so in einem der Schlüsseltexte zu dem Thema der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates von 1884, kennen vielleicht auch ein paar Leute. Und da verknüpft er die bürgerlich-kapitalistische Ökonomie mit der Institution Ehe. Macht da eine ganz lustige historische Spekulation auf. Die geht ungefähr so. Es gibt so auch bei ihm dann so Formen von Zivilisationsstufen. Ganz unten sieht man, da sind die Wilden. Diese Wilden, die mussten in Horden leben, sagt Engels. Weil alleine, wenn sie alleine in die Welt rausgegangen wären, wäre es viel zu gefährlich gewesen. Deswegen gibt es sozusagen diese Horde. Und, was heißt das für die Beziehung? Weil die in dieser Horde zusammenleben müssen, sind im Prinzip alle in der Gruppenehe alle miteinander verheiratet. Diese Evolution geht weiter bei Engels. Durch die Barbaren. Bei den Barbaren gibt es die Paarungsehe. Die Ehe wird also durch die Paarung gestiftet, schreibt er auch wirklich so, und durch die Paarung mit einer anderen Person wieder aufgelöst. Und dann kommen wir zur Krönung der Zivilisation bis zu diesem Zeitpunkt, die Zivilisierten oder die Zivilisierten, wie ich es hier versehentlich falsch geschrieben habe, die leben in der monogamen Einzelehe. Und er sagte, naja, in dem Moment, wo die Produktivkräfte so groß sind, dass es Mehrwert, Überschuss, Privateigentum gibt, beanspruchen die Männer die Kontrolle über die Reproduktion und das Patriarchat entsteht. Also in dem Moment, wo es was zu vererben gibt, wird patrilinear vererbt, also nach der männlichen Seite, und die Männer fangen an zu kontrollieren, ob die Nachkommen wirklich ihre biologischen Kinder sind. Kann man jetzt so drüber streiten, ob das so irgendwie wahnsinnig angemessen ist, aber die Hauptthese ist erstmal spannend. Also die Beziehung ist irgendwie gesellschaftlich mit Ökonomie verknüpft und hängt irgendwie auch noch mit dem Patriarchat zusammen. Ist eigentlich wahrscheinlich so unter Linken wahrscheinlich heutzutage auch eine relativ geläufige These. Interessant ist auch ein bestimmter Zirkelschluss, den er daraus macht. Nämlich da, wo es nichts zu vererben gibt, gibt es faktisch auch kein Patriarchat und keine Monogamie. Das habe ich hier mit einem schönen Zitat oder mit einem Zitat versucht zu illustrieren. Im Proletariat sind alle Grundlagen der klassischen Monogamie beseitigt. Hier fehlt alles Eigentum, zu dessen Bewahrung und Vererbung ja gerade die Monogamie und die Männerherrschaft geschaffen wurden. Und hier fehlt damit auch der Antrieb, die Männerherrschaft geltend zu machen. Nächstes Zitat. Seit die große Industrie die Frau aus dem Hause auf den Arbeitsmarkt und in die Fabrik versetzt hat und sie oft genug zur Ernährerin der Familie macht, ist dem letzten Rest der Männerherrschaft aller Boden entzogen. Schön wär's. So ist die Familie des Proletariers keine monogamische im strengen Sinne, selbst bei der leidenschaftlichsten Liebe und festesten Treue beider und trotz aller etwaigen geistlichen und weltlichen Einsegnungen, die Frau hat das Recht der Ehetrennung tatsächlich wiedererhalten, anders als die bürgerlichen Frauen. Und wenn man sich nicht vertragen kann, geht man lieber auseinander. Kurz, die Proletarier-Ehe ist monogam im etymologischen, also im sprachlichen Sinne des Wortes, aber durchaus nicht in seinem historischen Sinn. Monogamie, also der Zwang, ist aus ökonomischen Gründen zu sein, bleiben zu müssen, ist bei ihm, also das ist bei ihm Monogamie und das ist vermeintlich im Proletariat abgeschafft. Weil es keine Erbe gibt und so weiter, habt ihr alles gehört. Und er sagt dann, naja, der einzige Grund für eine Ehe, das nennt er, ist dann Liebe, romantische Liebe, das ist dann bei ihm Geschlechtsliebe, heißt die. Und er fasst es so: Wirkliche Regel im Verhältnis zur Frau wird die Geschlechtsliebe und kann es nur werden unter den unterdrückten Klassen, also heutzutage im Proletariat. Ob dieses Verhältnis nun ein offiziell konzessioniertes ist oder nicht. Also er geht davon aus, oder Punkt, er geht davon aus, dass die kapitalistische Gesellschaft in absehbarer Zeit an ihr Ende kommt und überlegt dann auch, naja, was passiert denn dann eben nach dieser großen Revolution? Und sagt dann weiter: Mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit und die Gesellschaft sorgt für alle Kinder gleichmäßig, seien sie eheliche oder uneheliche. Also auch noch ein ganz zentraler Konflikt in der Zeit. Damit fällt die Sorge weg, wegen der Folgen. Also Kinder sind die Folgen. Deswegen werde der Sex ungenierter und die Monogamie als Zwang werde verschwinden, aber die auf Zuneigung beruhende Ehe werde die Norm. Soweit relativ klar. Interessant wird, auf einmal fügt er ganz überraschend die Natur ein. Weil die Geschlechtsliebe ihrer Natur nach ausschließlich ist, obwohl sich diese Ausschließlichkeit heutzutage nur in der Frau durchweg verwirklicht, also eine Anspielung auf Prostitution und Ehebruch, so ist die auf Geschlechtsliebe begründete Ehe ihrer Natur nach Einzelehe. Genau, also auf einmal verschwindet die Gesellschaft bei Engels und die Natur kommt rein. Ich habe diese Zitate erstmal ausgewählt, weil später natürlich aus diesen Überlegungen unterschiedliche Schlussfolgerungen und Fehlschlüsse gezogen werden. Also beispielsweise eine sehr enge Kopplung von Beziehungen und Geschlechterverhältnissen an die ökonomischen Grundlagen, die dann sowieso nach einem revolutionären Umsturz verschwinden würden. Deswegen braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen. Findet man bei manchen linken Sekten auch immer noch sozusagen diese Vorstellung. Oder andersrum, das Proletariat als Klasse hat schon so eine befreite Sexualität und die müsse man sozusagen als normatives Vorbild betrachten. Genug Marx, genug Engels. Kommen wir zum letzten Strang. Sexuelle Revolution 1920 bis 1970 und die Liebe als Gefahr. Die Zeit um die Jahrhundertwende, also 19. und 20. Jahrhundert, ist die Zeit sozusagen von dem Aufkommen sozusagen von Sexualreform, von der Entstehung von Organisationen wie dem bürgerlich-feministischen Bund für Mutterschutz und Sexualreform. Der sozialistische Feminismus beginnt sich auch als in Organisationen zu konstituieren und hat eigentlich relativ ähnliche Forderungen wie die bürgerliche Frauenbewegung, also die sozialistischen und die bürgerlichen. Das sind in erster Linie folgende: Entstigmatisierung und Entkriminalisierung außerehelicher Sexualität, Entkriminalisierung von Homosexualität, Aufhebung des Abtreibungsverbots, Förderung von Geburtshilfe und Kinderbetreuung, sozialpolitische Unterstützungsmaßnahmen für Mütter, Zugang zu Verhütungsmitteln und Aufklärung. Es gibt einige wenige Sozialistinnen, die sich explizit auch mit normativen Fragen beschäftigen. Beispielsweise Alexandra Kollontai ist wahrscheinlich die bekannteste, die im Prinzip diesen engelschen Gedanken versucht weiterzuspinnen von dieser klassenspezifischen Moral, von der sie spricht. Sie sagt, naja, problematisch in den Beziehungen, wie sie heutzutage existieren, ist aber dieses romantische Ideal bei einem gleichzeitigen Fortbestehen von konservativen geschlechtsspezifischen Ehrbarkeitsvorstellungen, also Stichwort gefallene Mädchen, Ehebruch, bla bla bla. Sie sagt, die ganze heutige Erziehung der Frauen ist darauf gerichtet, dass ihr Leben sich in Liebesempfindungen erschöpft, daher die gebrochenen Herzen, die von den ersten stürmischen Winden geknickten Frauen gestalten. Ihre Herzen müssen gestählt, ihr Wille gepanzert werden. Die Frau muss lernen, die Liebe nicht als den Wesensinhalt ihres Lebens, sondern als eine Stufe, als eine Möglichkeit, ihr ganzes Ich zu offenbaren, anzusehen. Also es gibt dann noch, die hat unglaublich viel produziert. Es gibt also die neue Moral der Arbeiterklasse, da trennt sie ganz stark Sexualität von der Ehe und plädiert also für so ein Modell von erotischer Kameradschaft, wo sie sagt, naja, die hat den Vorteil, dass die Frauen sich eben nicht mehr so völlig verzehren in diesen romantischen Beziehungen oder in diesen bürgerlichen Beziehungen. Die Frauen können ihre Individualität behalten, müssen sich nicht mehr entscheiden, ob sie Liebe oder Beruf wählen, und plädiert also für eine ganz starke Entdramatisierung von Liebe und Sexualität, gegen Besitzdenken, gegen Abhängigkeit und so weiter. In einem Roman, den sie auch geschrieben hat, Wege der Liebe, gibt es so drei Frauenfiguren, die das auch nochmal so illustrieren, wo sie versucht, so unterschiedliche Idealvorstellungen und dann in der jüngsten Person, die da auftritt, auch so ein Ideal von der Bolschewikin, also der nachrevolutionären Jugend und wie die ihre Sexualität lebt, zu illustrieren. Dafür steht Zhenia, das ist eine Frau, also die jüngste, die in diesem Roman auftritt. Und die thematisiert das im Vergleich zu der Moral ihrer Mutter und sagt, es empört Mutter, dass ich keinen von ihnen liebe. Das bezieht sich auf die Liebhaber von ihr. Sie sagt, es ist unnormal und unsittlich, sich in meinem Alter ohne Liebe hinzugeben. Aber ich glaube, sie hat Unrecht. Ich meine, es ist so einfach und besser. Sexualität muss sein, sagt sie. Aber also es wäre ungesund, wenn man das unterdrückt. Aber die Liebe schadet letztendlich der Arbeitsfähigkeit. Sie sagt, zum Verlieben muss man Zeit haben. Ich weiß, wie viel Zeit und Kraft das Verliebtsein beansprucht, aber ich habe keine Zeit. Wir haben so viel Arbeit im Betrieb, so viele wichtige Fragen sind zu lösen. Also zusammenfassend, Liebe wird als eine doppelte Gefahr gesehen. Einerseits natürlich als Gefahr von emotionaler Abhängigkeit, andererseits aber auch als eine Gefahr der Verausgabung von Kräften. Und letztlich muss, also bei Kollontai, die Liebe hinter die Arbeitsfähigkeit zurückstehen. Also in gewisser Weise auch ein durchaus sehr asketisches und disziplinierendes Liebesideal, was nichtsdestotrotz trotzdem auf eine Emanzipation von Frauen zielt. Das Argument drehen dann die Anhänger der sexuellen Befreiung, und das sind sicher auch, also das ist wahrscheinlich auch geläufiger um, nämlich mit dieser Rezeption von Freud, Ende der 20er Jahre, wird das Argument umgedreht in dem Sinne, dass nicht mehr die Verausgabung in der romantischen Liebe des Problems, sondern die Unterdrückung der Sexualität. Also die Vorstellung unter anderem von dem Kollegen hier, Wilhelm Reich, den vielleicht auch schon mal ein paar Leute gehört, also der mit dem Pfeil, der sagt, naja, oder kritische Theorie macht das nicht ganz so explizit, aber Reich ist da sehr explizit, und der sagt, naja, wenn man Sexualität unterdrückt, wird total viel Energie verbraucht durch diese Unterdrückung und die verwendet man dann eben nicht für kritisches Denken etc. Und das fördert Gehorsam. Reich ist nicht nur Theoretiker, sondern durchaus auch Praktiker. Also er gründet in der kommunistischen Partei in Deutschland, also Österreicher, tritt in die KPÖ ein, später dann geht er nach Berlin und gründet da die Sexpol, die sexualpolitische Plattform von der KPD. Und vertritt ein Konzept sexueller Revolution, die bei ihm, Zitat, die Sicherung aller Voraussetzungen und Bedingungen des sexuellen Glücks der Menschen zum Ziel habe. Die Forderungen, die er aufschreibt, sind eigentlich relativ ähnlich zu denen der Frauenbewegung. Also Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, Entkriminalisierung von Homosexualität, alles, was ich vorhin schon genannt hatte. Integriert das aber in ein größeres Befreiungsprojekt. Er sagt, also der Staat unterdrückt die Sexualität, weil das die Kirchen unterstützt auf der einen Seite. Außerdem macht diese Unterdrückung die Kinder abhängig, hörig, die werden dadurch ängstlich, die Unterwerfung unter Autorität wird gefördert und die so sexuell Unterdrückten werden dadurch gelähmt, ist die Vorstellung von Reich. Genau, die Energiesachen, das hatte ich alles schon erzählt. Und das ist eigentlich was, deswegen habe ich auch nicht wie häufig diese Orientierung sexuelle Revolution nach 68 vorgenommen, sondern um zu zeigen, naja, das sind eigentlich erstmal Ideen, die in 20er Jahren eigentlich schon beginnen und durch den Bruch des Nationalsozialismus und im Prinzip durch die Zerstörung tatsächlich, also durch die Bücherverbrennung etc., die Verbrennung der Archive, die Auflösung von den Organisationen, den sexualpolitischen Organisationen der Arbeiterbewegung, aber auch von bürgerlichen Sexualreformern, sozusagen wird das unterbrochen und 68 dann von der Studierendenbewegung auf teilweise recht eigenartige Weise wieder rezipiert. Vorstellungen werden übernommen, Sexualität ist unterdrückt und die Befreiung der Sexualität ist Teil von einem revolutionären Projekt. Wir haben ja verschiedene Randströmungen, sage ich jetzt mal, der Studierendenbewegung, Kommune 1, Kommune 2, die auch tatsächlich dann Reich wiederentdecken, einen Haufen Raubdrucke von dem rausbringen etc. und versuchen quasi das, was Reich theoretisch vorbereitet, in eine konkrete Praxis zu übersetzen. Die ist häufig dann doch so emanzipatorisch nicht gewesen, sondern relativ patriarchal. Es gibt ein relativ hässliches Zitat von Dieter Kunzelmann, also einem der Mitbegründer von der Kommune 1, der hier auf, unter anderem mit ein paar anderen Führern der Studierendenbewegung auf einem Plakat des Frankfurter Weiberrats symbolisch kastriert wird. Und der Kollege Kunzelmann sagt über Frauen und wie die in der Kommune 1 behandelt werden, es ist wie bei einer Pferdedressur. Erst ist es Liebe oder sowas Ähnliches, nachher nur noch Lust. Der Trick ist schrecklich einfach. Man macht ein Mädchen verliebt, schläft mit ihr und markiert nach einer Weile den Enttäuschten oder Desinteressierten. Dann überlässt man sie der Aufmerksamkeit der anderen und das Ding ist gelaufen. So ist sie ein vollwertiges Mitglied, also ein vollwertiges Mitglied der Kommune 1. Also alles ziemlich machohaft und sozusagen auch wird durchaus sozusagen insbesondere von der Frauenbewegung der Zeit auch mit beißendem Spott überzogen. Also hier gibt es einen Cartoon, der damals in der Frauenbewegung sozusagen kursierte. Auf der einen Seite links unter Früher, wetten, dass ich sie heute noch umlege, sagt er zu dem Kellner oder zu dieser Person, die da steht. Und dann heute in der Studentenbewegung, wetten, dass ich sie bis heute Abend von ihren Hemmungen befreit habe. Also es ist eine Anspielung darauf, dass so diese Form von sexueller Befreiung durchaus auch sehr patriarchal sein kann. Von Raimund Reiche gibt es aus der Zeit auch ein schönes Zitat, der sagt, naja, die Kommune 1, die hat es eigentlich geschafft, sexuelle Beziehungen herzustellen, die durch ein noch größeres Maß an Repression ausgezeichnet sind als die durchschnittliche romantische Zweierbeziehung. Wie gesagt, also sozusagen, das ist nicht die Studentenbewegung, sondern sozusagen, das sind bestimmte alternative Randströmungen sozusagen in der Zeit. Wenn man das jetzt zusammenfasst, wollte ich sozusagen auf im Prinzip fünf Bewegungen raus. Einerseits Emanzipation des Bürgertums und Entstehung von so einem romantischen Liebesideal, das für gewisse bürgerliche Kreise ein emanzipatorisches Potenzial hatte in der Zeit, dennoch auf Ehe bezogen gewesen ist und eine ganz starke Grenze in der ökonomischen Unabhängigkeit gehabt hat. In der Moderne werden dann Menschen rechtlich ohnehin frei, romantische Liebesbeziehung wird zu der Norm und das ist dann eben auch das Problematische, quasi zu dem zentralen Glücks- und Anerkennungsversprechen, das es heute so zumindest die Behauptung ist. Zweite Bewegung, romantische Liebe ergreift dann auch die Theoretiker der Arbeiterbewegung. Engels führt die Überlegung von Produktions- und Eigentumsverhältnissen ein, aber nur als Hemmnis für die Entfaltung genau dieser romantischen Liebe, also hat auch einen gewissen Anteil daran, an dieser Hegemonialwerdung der romantischen Liebe. Dritte Bewegung, Kollontai und andere Sexualrevolutionäre sehen das Problem dabei und versuchen im Prinzip mit so einer Theorie von Verausgabung und emotionaler Abhängigkeit Sexualität und Liebe wieder zu entkoppeln. Nicht erfolgreich, glaube ich. Und mit der Rezeption der Psychoanalyse wird ein Befreiungsversprechen in emotionale Nahbeziehungen und insbesondere noch viel stärker als in emotionale Nahbeziehungen, vor allen Dingen in Sexualität eingeführt. Mit eben dieser Aussage, naja, dass sexuelle Unterdrückung oder die Überwindung davon im Prinzip die Voraussetzung ist, autoritäre psychische Strukturen überwinden zu können. So. Das war sozusagen die lange Vorgeschichte. Kommen wir zum zweiten Teil. Liebe, Sex und linke Subkulturen heute. Zunächst, also es gibt relativ wenig, ich sage jetzt mal, empirische Studien, die sich explizit mit linken Subkulturen beschäftigen. Also ein paar habe ich gefunden, die werde ich nachher auch versuchen sozusagen vorzustellen. Also das heißt, alles, was jetzt kommt, sind so mehr oder weniger verhältnismäßig unsystematische Überlegungen, die ich so aus so Texten, die ich jetzt so aus der Jungle World, aus der Aranka, aus der Phase 2 etc. mir zusammengesucht habe, um zu versuchen, da Gemeinsamkeiten rauszufinden und habe mich da vor allen Dingen, wie gesagt, auf diese Polyamorie-Debatte beschränkt. Die meisten kennen vielleicht auch den Begriff, also ist im Prinzip eine Diskussion oder eine Vorstellung von einer nicht monogamen, emotional und sexuell nicht exklusiven Liebesbeziehungen mit mehreren Personen, nicht monogam, klar, ist auch das Wort, und die häufig, also von sehr vielen, gibt es auch Unterschiede, aber von vielen Autoren abgegrenzt wird gegen jetzt andere nicht monogame Beziehungen, die, was weiß ich, Cruising, Swinging, Seitensprünge, Affären etc. sozusagen, das ist explizit, dagegen wird sich abgegrenzt. Das, worüber ich spreche, sind überwiegend Texte, die sich, meist machen sie es nicht explizit, aber die sich auf heterosexuelle Beziehungen beziehen. Das habe ich relativ bewusst gemacht, weil ich glaube sozusagen, dass so in queeren Kontexten oder in lesbisch-schwulen Kontexten das auch nochmal andere Debatten sind und bestimmte Widersprüche auch tatsächlich vor allen Dingen in Hetero-Beziehungen, weil da eben Geschlechterverhältnis nochmal eine andere Rolle spielt, auftreten. Ich glaube, dass diese Betonung von Emotionalität und von Liebe, gerade auch mit diesem Begriff Polyamorie, auch ein Stück weit eine implizite Reaktion auf diese Sexualisierung von Beziehungen von den 68ern ist. Also auch ein Versuch sozusagen damit umzugehen und mit also diesen häufig sehr patriarchalen Verhältnissen in Teilen dieser Alternativ- und Kommuneszene umzugehen. Das interessiert mich jetzt aber gar nicht so stark, sondern mir geht es eben vor allen Dingen um die Normen, die in diesen Texten hergestellt wird, sowohl mit Texten, die sich positiv darauf beziehen, als auch bei denen, die das nicht tun. Meine Grundthesen sind folgende. Durch diese Rezeption von dieser Poly-Debatte, die vor allen Dingen im englischsprachigen Raum groß geworden ist, verengt sich eine Debatte innerhalb der Linken vor allen Dingen auf so eine Gegenüberstellung von Monogamie versus Polyamorie. Das könnte an sich relativ positiv sein, weil es natürlich ein Anlass sein könnte, über so ein Geflecht von Beziehungsweisen, Geschlecht, Arbeit, Lenkung und Hervorbringung von Emotionalität und so weiter nachzudenken. Es gibt andererseits eine Gefahr dabei, dass im Prinzip diese Konzepte identitär aufgeladen werden und im Prinzip diese Gegenüberstellung von diesen beiden Großblöcken gerade verhindert, eben über sowas wie Geschlechterverhältnisse da drin zu sprechen. Und das ist auch meine These, dass eine ganze Reihe von, also das Geschlecht eigentlich viel zentraler ist und das genau dann in dieser Gegenüberstellung unsichtbar gemacht wird. Und das ist sozusagen die letzte, so als Arbeitsthese für den Vortrag, die Beziehungskonzepte, die gegeneinander gestellt werden, haben eigentlich viel mehr miteinander zu tun, als sie trennt. wie gesagt, ich habe jetzt diese Dichotomie behauptet. Das müsste mir jetzt einfach glauben. Also das liegt einerseits am Sample, weil ich natürlich genau Texte aus dieser Gegenüberstellung genommen habe, aber sozusagen die machen das in einer ganz bestimmten Weise, weil sie häufig auch sehr stereotyp vorgehen. Also die werten sehr stark normativ in richtig, positiv, falsch auf der einen Seite, also das jeweils andere Modell wird verteufelt, und das also das Modell, was sozusagen die Autoren in der Regel präferieren in den Texten, wird als unproblematisch gekennzeichnet. So Differenzierung über Alter, ökonomischen Status von den Beteiligten etc., das findet in den meisten Texten, bis auf einige wenige Ausnahmen, nicht statt. Und auch so die Tatsache, dass, also häufig wird, wie gesagt, sozusagen diese Gegenüberstellung identitär gedacht, die Tatsache, dass die meisten oder viele Menschen, gerade wenn sie sich in Szenekontexten bewegen, nacheinander sehr unterschiedliche, also sowohl Polybeziehungen als dann auch zeitweilig Monobeziehungen und dann wieder zurück und bla und überhaupt leben, kommt da eigentlich nicht vor, sondern es wird sozusagen implizit immer angenommen, naja, es gibt sozusagen Modelle, die Leute auch lebenslang leben. Genau, zweite Frage. Was wird denn jetzt eigentlich in diesen Texten, ne, nochmal zurück, Moment. Was wird denn eigentlich problematisiert in den Texten, die ich untersucht habe? Zum einen lieber als Gefahr, monogame lieber als Gefahr. Es gibt einen schönen Text von Crime Sync, das ist so ein Anarcho-Kollektiv aus den USA, was auch in Deutschland ziemlich viel gelesen wird. Die haben so zwei Handbücher rausgebracht. Da heißt es, erstmal über die Struktur von einem Kollektiv. The linear dynamic is a cla Ich übersetze es gleich nochmal. The linear dynamic is a classic problem for collectives, in which two members are involved in a love relationship. In our society, people in such relations are encouraged to isolate themselves from others and form one unit. Blame monogamy monoculture for this. This doesn't mean people who are romantically involved can't be in a collective together. But they do need to be especially aware about keeping communication mutual and representation to a minimum. Verzeiht mein schreckliches Englisch. Gut sächsisch eingefärbt. Zusammengefasst, also Leute, die in Zweierbeziehungen sind, tendieren dazu, sich in diese Zweierbeziehung zurückzuziehen. Ja, kann man sagen, kommt schon vor. Sie sagt, es sei trotzdem möglich, dass Leute Teil eines Kollektivs bleiben, aber sie müssen besonders darauf aufpassen, dass sie die Kommunikation gleichwertig mit allen Mitgliedern des Kollektivs aufrechterhalten. Und man soll sich vor allen Dingen nicht als Paar zeigen. Also ziemlich starke normative Anforderungen sozusagen an diese Kollektivmitglieder. Funktionsfähigkeit geht auch hier vor, also so ein bisschen fast Kollontal, würde ich sagen. Whenever you consider becoming romantically involved with someone who is important to you as a partner in ongoing projects, contemplate whether you would be able to continue your collaboration, even if the relationship ended badly. Also, wenn immer man beschließt, in einem Projekt sich auf eine romantische Liebesbeziehung einzulassen, soll man vorher abschätzen, ob beide Teile des Projekts so bleiben können, wenn die Beziehung schief geht. Also erstmal unabhängig davon, also romantically. Es gibt noch ein anderes Beispiel in einem Text, der sonst auch ein paar, also wirklich kluge Gedanken enthält vom Gegenbets-Kollektiv, der diese Abkürzung romantische Zweierbeziehung so in der Linken auch sehr stark popularisiert hat, wenn nicht sogar erfunden hat, das weiß ich nicht genau. Da heißt es: Außerdem schränken sich die sozialen Kontakte auf einmal ungemein auf die traute Zweisamkeit ein. Diese Zeit, die so intensiv für diese eine Beziehung verwendet wird, kann Mensch dann natürlich nicht mehr für andere Beziehungen wie Freundschaften, Bekanntschaften etc. aufbringen. Dies führt oft ganz automatisch zu einer Art Abschottung der beiden Personen der RCB, also romantischen Zweierbeziehungen, von ihrer Außenwelt. Also hier wird also vor allem die Abgrenzung. Ich mache das jetzt nicht, um mich darüber lustig zu machen. Wie gesagt, das sind kluge Texte, aber da sind teilweise ziemliche Kracher drin. Und die habe ich jetzt rausgenommen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht diese Texte irgendwie vorführen, sondern diese Zitate in diesen Texten. Hier wird ebenfalls also die Abgrenzung vom Kollektiv als das Problem der romantischen Zweierbeziehungen beschrieben. Text impliziert, dass also bei nicht monogamen Beziehungen das irgendwie anders sei. Und gerade Crime Sync knüpfen eben auch daran nochmal so ein sehr asketisches Ideal, also indem sie auch nochmal so die Funktionsfähigkeit dann stark in den Vordergrund stellen. Ein anderer Text oder eine andere Kritik ist die Frage, Nach Vertragscharakter versus Unverantwortlichkeit. Also auch zwei dichotome Sachen, die gegenübergestellt wird. Eine geläufige Kritik an diesen romantischen Zweierbeziehungen ist, dass sie einem vorgefertigten Skript folgen, sagt einer dieser Texte, die aber mit den eigentlichen Gefühlen der Beteiligten gar nichts zu tun haben. Und auch nicht mit den eigentlichen Bedürfnissen der Leute. Also jetzt nochmal von diesem, vom Gegenwartskollektiv. Ich meine, behaupten zu können, dass die jetzige Einteilung Sexualität gleich Liebesbeziehung auf der einen Seite, nur reden, Freundschaft, saufen, gleich Kumpel, diese nur zu kategorisieren, also diese Beziehung nur zu kategorisieren und in ein funktionales, vorgefertigtes Muster zu drücken, versuchen. Was sowieso nur äußerst selten etwas mit den Menschen zu tun hat, die oder deren Gefühle da kategorisiert werden. Also da ganz stark die Annahme, dass es so einen reinen Zugang zur eigenen Emotionalität und zur Beziehung gibt. Führen das dann auch nochmal in einem anderen Text aus. Ich glaube, der war sogar hier schon mal, ne? Michael Raab, der hat hier auch einen Vortrag gehalten in der Reihe. Der sagt, die romantische Liebe, auch den Menschen zur Ware macht, zeigt die Eifersucht. Eifersucht funktioniert, weil ich befürchte, dass Luca mit Bühlen das macht, was doch alleine ich mit Luca machen will. Dieser Mechanismus funktioniert nur in einer abstrakten Zeitordnung, die die Beziehung nacheinander und hierarchisch anordnet und die geliebte Person als erworbenen Besitz sieht, auf den ein Anspruch erworben wurde, der auch wieder verloren gehen kann. Die Texte, die sich in dieser dichotomen Gegenüberstellung befinden, spiegeln aber letztendlich dieselbe Annahme. Ein Text, der, also während die einen sagen, okay, diese romantische Zweierbeziehung macht irgendwie den Menschen zur Ware, sagen jetzt die trotzigen Verteidiger der romantischen Zweierbeziehung, nee, das ist, wenn man diesen Vertrag nicht hat, dann endet das in Unverantwortlichkeit und die Leute sind gar nicht mehr verbindlich zueinander. Und das sei jetzt irgendwie so ein Ausdruck von einem kapitalistischen Flexibilitätsparadigma. Spul mal ein bisschen vor. Sie stellen dagegen eine bestimmte Form der Authentizität. Sie sagen, Zweierbeziehungen können eine der wenigen Möglichkeiten sein, Masken fallen lassen zu können. Zu dürfen, weil man sich gut kennt, weil man sich vertraut, weil man sich nicht mehr voreinander schämt. Und weil man sich liebt, weil man sich wichtig ist, kann man darauf vertrauen, nicht enttäuscht und verletzt zu werden. Die versprochene Monogamie birgt einen Kern, birgt einen Splitter von Menschlichkeit in einer unmenschlichen Gesellschaft. Durch Festlegung gewährt man sich gegenseitig ein Stück Befreiung vom Leistungs- und Gutlaunigkeitszwang, vom Tollseinmüssen, vom Zwang zur Bedürfnislosigkeit der anderen Beziehungen anhaftet. Ist im Prinzip sozusagen der umgekehrte Gedanke, ne? Deswegen jetzt zur Frage der Gemeinsamkeiten in dieser dichotomen Gegenüberstellung. Also beide haben eigentlich so diese Vorstellung, es gibt so ein authentisches Selbst, das sich in den jeweiligen Beziehungsformen sozusagen verwirklichen könnten. Die Verteidiger der romantischen Zweierbeziehung auf der einen und die von Polybeziehungen auf der anderen Seite produzieren beide so eine Vorstellung, dass es ein Außen der Gesellschaft gibt, was in dieser Beziehung liegt. Also die Verteidiger der romantischen Zweierbeziehung verklären also die romantische Liebesbeziehung als so die Sphäre, in der man all die Anforderungen der kapitalistischen Gesellschaft sozusagen verlassen könnte. Die Frage von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, also wer sorgt denn eigentlich in so einer Beziehung dafür, dass man mal die Masken fallen lassen kann und das wahre Ich leben kann, wie wir es schreiben, ist da nicht thematisiert. Also das Außen von der Gesellschaft ist dann quasi das Innen von dieser Beziehung, was letztendlich tatsächlich wenig überraschend sozusagen die typische bürgerliche Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit, die natürlich auch vergeschlechtlicht ist, sozusagen reproduziert. Also die häusliche Sphäre, in der bürgerliche Mann sich von den Zumutungen von Konkurrenz und Härte zurückziehen kann und so weiter und so weiter. Die Verfechter der nicht monogamen Polyamoren-Beziehungen sind nicht unbedingt viel besser. Bei ihnen ist das Außen der Gesellschaft schon allein der Bezug auf diese nicht monogame und damit als nicht normativ gedachte Beziehung. Also auch in den Texten geht es nicht darum, was also Geschlecht in heterosexuellen, nicht monogamen Beziehungen macht. Sprechen also auch nicht über geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, bla bla bla. Sie haben diesen trotzigen Verteidigern was voraus. Sie thematisieren Konflikte, lösen das aber immer ganz simpel auf. Die sagen dann nämlich, naja, wenn es Konflikte gibt, dann ist das dieses Verhaftetsein in der bestehenden Gesellschaft. Und das müssen dann irgendwie die Individuen selber mit sich klären, wie sie da rauskommen. Also ein relativ häufig thematisiertes Gefühl ist Eifersucht, was im Prinzip in fast allen Texten sozusagen irgendwann mal vorkommt. Und da sagt zumindest in den weniger klügeren Texten wurde einfach gesagt, naja, muss man sich mit abfinden und einfach glücklich drüber sein. Crime Sync nochmal. If you wouldn't want to be constrained, be glad the two of you are not constraining each other. Also, wenn du möchtest nicht eingeschränkt werden, sei also glücklich, wenn du niemanden anderen einschränkst. Also diese Überwindung des negativen, störenden Gefühls, das man hat, ist dann gleichzeitig sozusagen die Voraussetzung für die Lösung des Konflikts und sozusagen die Überwindung der gesellschaftlichen Sozialisation. Letztlich wird damit genau das hergestellt, was, also Liebe wird sozusagen als die ganz andere Sphäre produziert, und das ist eigentlich eine relativ, also diese Rhetorik, die da verwendet wird, ist eigentlich eine ganz typische Rhetorik sozusagen durch die komplette Romantik durch. Also wenn über sozusagen Gesellschaft, über Ökonomie gesprochen wird, ist im Kapitalismus Austausch immer Vertrag, Tausch, Investition. Wenn über Liebe gesprochen wird, wird das Ganze religiös formuliert, also als Opfer, Gabe, Hingabe etc. Also, und diese Idee wird eigentlich mit solchen Zitaten wie diesen quasi beibehalten und gleichzeitig mit so einem politischen Freiheitsideal aufgeladen. Dahinter steckt, das ist die dritte Annahme, die Vorstellung eines absolut autonomen Subjekts. Sowohl bei den trotzigen Verteidigern der RZB als auch den Verfechtern von Polyamorie. Die gehen nämlich von einem vollkommen autonomen Subjekt aus. Das klingt dann zum Beispiel bei Crime Sync nochmal. Die sind einfach so schön, deswegen muss ich das so. It means refusing to put the responsibility for your happiness in anyone else's Anarchism. Anarchie oder Anarchismus ist oder bedeutet refusing to put the responsibility for your happiness in anyone else's hands. Whether that be parents, lovers, employers, or society itself. It means the pursuit of meaning and joy in life upon your own shoulders. Anarchismus sei also die Ablehnung, das eigene Glück in die Hände von Eltern, Liebhaberinnen, Arbeitgebern oder Gesellschaft zu leben, was letztendlich sozusagen eine Negation im Prinzip der sozialen Bezogenheit auf Menschen ist. Also kann man jetzt mal irgendwie einem Pflegebedürftigen oder einem Kind erzählen, dass es den Pursuit of Happiness nicht da reinlegen soll. Es geht davon aus, sozusagen, dass Menschen dauerhaft und immer autonome Subjekte sind. Es klang auch in den anderen Zitaten schon so ein bisschen an, also so diese Vorstellung, dass man im Voraus abschätzen kann auf Dauer, wie sich eine Beziehung entwickelt, welche Emotionalität da entsteht, und diese Vorstellung, dass man die also auch bei einem Scheitern von einer Beziehung sozusagen noch danach kontrollieren könnte, geht also wirklich von einem extrem starken, extrem unabhängigen Subjekt aus. Kommen wir, wie versprochen, sozusagen zu den, wie gesagt, es gibt wenig empirische Texte. Das ist ja alles normativer Kram, also sozusagen, wie das Leute irgendwie in eigene Praxen übersetzen, sozusagen, da habe ich jetzt auch nur sozusagen so Beobachtungen aus dem Freundeskreis, die ich jetzt hier nicht teilen werde, weil es natürlich auch sozusagen sehr subjektiv ist und sozusagen natürlich auch mit einem sehr kleinen, nicht repräsentativen Sample arbeitet. Genau, also die Studien, die ich gefunden habe und die genau das thematisieren und sich fragen, okay, was ist mit emotionaler Arbeit, wie wird Männlichkeit verhandelt und so weiter. Habe ich jetzt für die RZB nicht gemacht, weil es auch relativ lang wird und auch wahrscheinlich nicht so spannend ist, weil die Kritiken viele Leute auch kennen und sozusagen die Frauenbewegung sich ja nun auch schon seit über 100 Jahren damit beschäftigt. Genau, also hegemoniale Männlichkeit sozusagen als Oberbegriff für Praktiken, die über Geschlecht hergestellte Differenz stabilisieren, und emotionale Arbeit als ein Aspekt sozusagen von hegemonialer Männlichkeit, die danach fragt, also die davon ausgeht, es gibt sowas wie emotionale Arbeit, also da müssen bestimmte Gefühle hergestellt oder andere Gefühle unterdrückt werden, also das mit diesen Masken fallen lassen wäre zum Beispiel. die dafür verantwortlich sind, dass die Subjekte einen als adäquat empfundenen Gemütszustand irgendwie erreichen. Genau, das in diesem Konzept sozusagen wird das als Arbeit gedacht und sozusagen feministische Theorie geht davon aus, dass diese Arbeit hegemonial feminisiert wird, also dass überwiegend Frauen sozusagen das machen oder dass an Frauen delegiert wird. Elisabeth Scheff hat es für heterosexuelle polyamorliebende Beziehungen in den USA mal untersucht und hat also über Interviews versucht herauszufinden, okay, wie ist da emotionale Arbeit verteilt, was für Männlichkeitskonzepte werden da hergestellt und stößt natürlich in der Praxis auf Sachen, die in den Texten natürlich nicht vorkommen. Ne? Also die Leute wohnen irgendwo, die haben Arbeitsverhältnisse, die haben Kinder und so weiter, sind also nicht diese autonome Subjekte und stellt fest, dass es tatsächlich häufig Leute sind, die sozusagen sehr politisch sind und es auch häufig eine sehr große Reflexion über sowas gibt, sagt aber auch, dass es für sie erstaunlich einen relativ großen Anteil von Leuten gab, die, wie sie das nennt, eine polyhegemonic masculinity, also eine Polyversion hegemonialer Männlichkeit, vertreten, indem sie zum Beispiel ganz stark emotionale Arbeit, aber auch sozusagen Absprache, Arbeiten in diesen Beziehungen feminisieren und eben an weibliche Partnerinnen delegieren und das eben mit solchen Subjektkonstruktionen, die auch in den Texten vorkamen, legitimieren. Also indem sie es individualisieren, sagen, hier, das ist jetzt irgendwie dein persönliches Problem und bla bla bla, da musst du dann kommen. Was sie ganz konkret untersucht ist, so was werden für Absprachen getroffen, welche organisatorischen Fragen tauchen auf, also von so Sachen, wo übernachten Leute oder so, wenn sie eben in kleinen Wohnungen wohnen und man sowas koordinieren muss, wo sind die Kinder wann, wer kümmert sich wann wie um die Kinder, und sagt, naja, das ist tatsächlich was, jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, dass das überwiegend von Frauen gemacht wird. Das sei, sagt sie, natürlich eine bestimmte, ganz begrenzte Form von Macht auch, weil man im Prinzip die eigenen Bedürfnisse in diese Tätigkeit als Scheduler, also als Disponentin oder als Kalendermacherin sozusagen übersetzen kann. Aber das ist natürlich hochgradig prekär, also viel prekärer als zum Beispiel ökonomische Macht, die es auch in diesen Beziehungen gibt, weil natürlich diese Entscheidungen, die da getroffen werden, jederzeit widerrufen werden können. Elisabeth Scheff, S-H-E-F-F, die hat in Sexualities, hat ihn vor 2 Jahren oder so einen Aufsatz veröffentlicht. Eine andere, nein. Zu viele Tassen. Ein anderer Aufsatz, der sich empirisch, mit Normativitäten in der gegenwärtigen anarchistischen Subkultur in den USA beschäftigt, ist von Laura Portwood Staser 2010 erschienen. Die interviewt auch mehrere Leute so in L.A. und in Washington D.C. Und beschreibt dann auch, dass regional total unterschiedliche, tatsächlich auch sehr starke Unterschiede in den Normativitäten gibt. Also zum Beispiel in Washington D.C. sei es so, dass wenn man sich da irgendwie daten würde, würden alle prinzipiell davon ausgehen, dass die anderen Personen poly sind, während es in L.A. eher so ist, die Leute kennen irgendwie die Konzepte, aber sozusagen es ist was man erstmal verhandelt. So. Aber so in Washington D.C. gibt es tatsächlich sozusagen sowas wie eine bestimmte Polynorm. Und sie sagt, naja, das Spannende eigentlich sei in Washington D.C., dass diese Normativität so stark sei, dass auch Leute, die das gar nicht leben, sich ganz stark mit diesem Konzept identifizieren. Es gibt ein ganz hübsches Zitat, wie ich finde, von einem jungen Mann, der heißt Leo und lebt nicht polyamor, sondern monogam und sagt, I wish I was polyamorous. I wish I could psychologically cope with polyamory, laughs, but I probably couldn't. So instead, I'm a very reluctant monogamist. Also ich wünschte, ich wäre polyamor, wünschte, ich könnte psychisch damit umgehen, polyamor zu sein, aber ich glaube, das könnte ich wahrscheinlich nicht und deshalb bin ich mit viel Widerwillen monogamist. Von einer Bekannten von mir, die eine Zeit lang auch in einer nicht monogamen Beziehung, die hat mir auch mal erzählt, das fand ich ganz witzig, die meinte, naja, die hat total viel Bewunderung dafür von Leuten in der Szene irgendwie erhalten und sei ja irgendwann total davon genervt gewesen, dass man überhaupt nicht mehr über Konflikte sprechen kann, weil man immer so mit Bewunderung halt überschüttet wird. Und Portwood Stacer sagt dazu, hat ein gewisses Ermächtigungspotenzial, weil da findet dann Aushandlung statt. Sozusagen, man muss über Beziehungen sprechen. Sozusagen, es gibt keine unhinterfragte Norm. Sagt aber auch, das kann total leicht kippen, sobald so eine Form von, sie nennt es ein bisschen ironisch, Anarcho-Normativity gibt. Also diese Vorstellung, dass es eine Anarcho-Szene angemessene, richtige, korrekte Beziehungsformen gibt. Und sagt dann, das Problem ist, dass Leute, also die zum Beispiel mit so einer Bewunderung überschüttet werden, weil sie die erfolgreich, die anarcho-normativ richtige Beziehung verwirklicht haben, das verhindert, dass über Konflikte und Widersprüche sozusagen auf der einen Seite bei denen gesprochen werden kann. Und auf der anderen Seite sozusagen sind die widerwilligen Monogamisten, die sich für ihre Beziehung schämen, was natürlich auch hochgradig kontraproduktiv ist für eine Reflexion sozusagen der eigenen Praxen und auch für eine Reflexion der Geschlechterverhältnisse in diesen widerwillig monogamen Beziehungen. Genau. Das vielleicht sozusagen erstmal von mir, so als dann auch tatsächlich normatives Fazit von mir. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen so diese Vorstellung, also es gibt immer Vorstellungen davon sozusagen über das, was die Norm ist. Ich glaube aber, dass man keine normativen Vorstellungen davon, was die richtige und die gute und die linke und überhaupt Liebesbeziehung sein sollte. Ich glaube, dass dieses Versprechen der romantischen Liebe, was also auch durch die ganze Kommerzialisierung von so Gedanken von Liebe, also Valentinstag, war halt echt total erstaunt, irgendwie zu wie viele Leute mit so Blumensträußen. Also habe ich dann auch festgestellt, nee, das ist nicht nur eine unwirksame Idee irgendwie des Floristenverbandes oder von Fleurop, sondern sozusagen, das existiert wirklich. Im Osten kennt man das irgendwie gar nicht so dolle. Aber da ist so, also dieses Versprechen, was da gemacht wird, so, das ist total ambivalent so und das wird es auch bleiben. Uns wird immer funktionalisierbar sein. Also einerseits darüber, dass bestimmte Tätigkeiten daran emotionalisiert werden, dass scheinbar eben in dieser Semantik von Opfer und bla bla bla so naturwüchsig Aufgaben verteilt werden, Reproduktion organisiert wird, etc. Also von daher doch irgendwie auch ein tatsächlich nutzbarer Gedanke irgendwie bei Engels. Und wenn man irgendwie emanzipatorisch damit umgehen will, kann es eigentlich nicht darum gehen, sozusagen ein Konzept wie Polyamorie, Monogamie, romantische Zweibeziehung so weiter sozusagen zu affirmieren, sondern sozusagen die Frage ist, was passiert in diesen Beziehungen. Das ist eigentlich das Spannende. Herzlichen Dank und ja, jetzt hoffentlich zu einer ganz spannenden Diskussion mit euch.